Man bilde sich nicht ein, dass man für die 2 Rentenmark monatlich hören kann, was man will. Nein, wir hören, was wir sollen. Haben wir uns einmal damit abgefunden, dass nicht nur das Papier, sondern auch und in viel höherem Maße die Luft geduldig ist, dann kommen wir noch nicht darüber hinweg, dass ein Vehikel von so internationaler Tragweite wie das Radio sich nicht verkneifen kann, einen patriotischen Numerus Clausus einzuführen, wonach von Liedern täglich das Deutschlandlied, von politischen Parteien die Deutschnationale Volkspartei zu Worte kommt und von Präsidentschaftskandidaten nur die reden dürfen, die die Verfassung nicht mit Gewalt beseitigen wollen. Die Weltbühne 1925.